Josaphat aber, der König von Juda, kehrte wohlbehalten nach Hause, nach Jerusalem, zurück. Da trat Jehu, der Sohn Hananes, der Seher, vor ihn und sprach zum Könige Josaphat: Musstest du dem Gottlosen helfen und liebst du die, die Jahwe hassen? Darum lastet nun auf dir grimmiger Zorn von Seiten Jahwes. Doch ward wenigstens noch etwas Gutes an dir erfunden, denn du hast die Ascherin aus dem Lande ausgerottet und deinen Sinn darauf gerichtet, Gott zu suchen. Josaphat aber blieb einige Zeit zu Jerusalem. Sodann zog er wieder unter dem Volk umher von Beerseba bis zum Gebirge Ephraim und bekehrte sie zu Jahwe, dem Gott ihrer Väter. Auch bestellte er Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach zu den Richtern: Seht wohl zu, was ihr tut. Denn ihr richtet nicht im Auftrage von Menschen, sondern Jahwes, und er hilft euch beim Rechtsprechen. So möge nun die Furcht vor Jahwe auf euch ruhen. Habt bei eurem Tun wohl Acht, denn bei Jahwe, unserem Gott, gibt es kein Unrecht, noch Parteilichkeit, noch Annehmen von Bestechung. Aber auch zu Jerusalem bestellte Josaphat welche von den Leviten und den Priestern und den Familienhäuptern Israels für die Angelegenheiten Jahwes und die Rechtshändel der Bewohner Jerusalems. Und er gab ihnen folgende Anweisung: Also sollt ihr verfahren, in der Furcht Jahwes, in Treue und aufrichtiger Gesinnung. In jedem Rechtshandel aber, der von Seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, vor euch gebracht wird, er betreffe nun einen Mord oder irgendein Gesetz und Gebot oder irgendwelche Satzungen und Rechte, sollt ihr sie belehren, damit sie sich nicht gegen Jahwe verschulden, und nicht ein grimmiger Zorn über euch und eure Brüder komme. Also sollt ihr verfahren, damit ihr euch nicht verschuldet. Der Oberpriester Amaja aber soll in allen Angelegenheiten Jahwes und Sebadja, der Sohn Ismaels, der Fürste des Hauses Juda, in allen weltlichen Angelegenheiten euer Vorstand sein. Als Beamte aber stehen euch die Leviten zur Verfügung. Geht mutig ans Werk, Jahwe wird mit den Wackeren sein.